götz von berlichingen mit der eisernen hand ein schauspiel von johann wolfgang von goethe zweiter akt siebente bis zehnte scene librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz siebente scene vorzimmer weislingen franz weislingen sie will mich nicht sehn franz es wird nacht soll ich die pferde satteln weislingen sie will mich nicht sehn franz wann befehlen ihro gnaden die pferde weislingen es ist zu spät wir bleiben hier franz gott sei dank ab weislingen du bleibst sei auf deiner hut die versuchung ist groß mein pferd scheute wie ich zum schloßtor herein wollte mein guter geist stellte sich ihm entgegen er kannte die gefahren die mein hier warteten doch ist's nicht recht die vielen geschäfte die ich dem bischof unvollendet liegen ließ nicht wenigstens so zu ordnen daß ein nachfolger da anfangen kann wo ich's gelassen habe das kann ich doch alles tun unbeschadet berlichingen und unserer verbindung denn halten sollen sie mich hier nicht wäre doch besser gewesen wenn ich nicht gekommen wäre aber ich will fort morgen oder übermorgen geht ab achte szene im spessart götz selbitz georg selbitz ihr seht es ist gegangen wie ich gesagt habe götz nein nein nein georg glaubt ich berichte euch mit der wahrheit ich tat wie ihr befahlt nahm den kittel des bambergischen und sein zeichen und damit ich doch mein essen und trinken verdiente geleitete ich reineckische bauern hinauf nach bamberg selbitz in der verkappung das hätte dir übel geraten können georg so denk ich auch hintendrein ein reitersmann der das vorausdenkt wird keine weiten sprünge machen ich kam nach bamberg und gleich im wirtshaus hörte ich erzählen weislingen und der bischof seien ausgesöhnt und man rede viel von einer heirat mit der witwe des von waldorf götz gespräche georg ich sah ihn wie er sie zur tafel führte sie ist schön bei meinem eid sie ist schön wir bückten uns alle sie dankte uns allen er nickte mit dem kopfe sah sehr vergnügt sie gingen vorbei und das volk murmelte ein schönes paar götz das kann sein georg hört weiter da er des andern tags in die messe ging paßt ich meine zeit ab er war allein mit einem knaben ich stund unten an der treppe und sagte leise zu ihm ein paar worte von euerm berlichingen er ward bestürzt ich sahe das geständnis seines lasters in seinem gesicht er hatte kaum das herz mich anzusehen mich einen schlechten reitersjungen selbitz das macht sein gewissen war schlechter als dein stand georg du bist bambergisch sagt er ich bring einen gruß vom ritter berlichingen sagt ich und soll fragen komm morgen früh sagt er an mein zimmer wir wollen weiter reden götz kamst du georg wohl kam ich und mußt im vorsaal stehn lang lang und die seidnen buben beguckten mich von vorn und hinten ich dachte guckt ihr endlich führte man mich hinein er schien böse mir war's einerlei ich trat zu ihm und legte meine kommission ab er tat feindlich böse wie einer der kein herz hat und's nit will merken lassen er verwunderte sich daß ihr ihn durch einen reitersjungen zur rede setzen ließt das verdroß mich ich sagte es gäbe nur zweierlei leut brave und schurken und ich diente götzen von berlichingen nun fing er an schwatzte allerlei verkehrtes zeug das darauf hinausging ihr hättet ihn übereilt er sei euch keine pflicht schuldig und wolle nichts mit euch zu tun haben götz hast du das aus seinem munde georg das und noch mehr er drohte mir götz es ist genug der wäre nun auch verloren treu und glaube du hast mich wieder betrogen arme marie wie werd ich dir's beibringen selbitz ich wollte lieber mein ander bein dazu verlieren als so ein Hundsfott sein. Ab. Neunte Szene. Bamberg. Adelheid. Weislingen. Adelheid. Die Zeit fängt mir an, unerträglich lang zu werden. Reden mag ich nicht, und ich schäme mich, mit euch zu spielen. Langeweile. Du bist ärger als ein kaltes Fieber. Weislingen. Seid ihr mich schon müde? Adelheid. Euch nicht sowohl als euren Umgang. Ich wollt, ihr wärt, wo ihr hinwolltet, und wir hätten euch nicht gehalten. Weislingen. Das ist Weibergunst. Erst brütet sie mit Mutterwärme unsere liebsten Hoffnungen an, dann gleich einer unbeständigen Henne verlässt sie das Nest und übergibt ihre schon keimende Nachkommenschaft dem Tode und der Verwesung. Adelheid. Scheltet die Weiber, der unbesonnene Spieler zerbeißt und zerstampft die Karten, die ihn unschuldigerweise verlieren macht. Aber lasst mich euch was von Mannsleuten erzählen. Was seid denn ihr, um von Wankelmut zu sprechen, ihr, die ihr selten seid, was ihr sein wollt, niemals, was ihr sein solltet? Könige im Festtagsornat, vom Pöbel beneidet. Was gäb eine Schneidersfrau drum, eine Schnur Perlen, um ihren Hals zu haben, von dem Saum eures Kleids, den eure Absätze verächtlich zurückstoßen? Weislingen. Ihr seid bitter. Adelheid. Es ist die Antistrophe von eurem Gesang. Ehe ich euch kannte, Weislingen, ging mir's wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzüngig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarztmäßig herausgestrichen, dass ich mich überreden ließ, zu wünschen. Möchtest du doch diese Quintessenz des männlichen Geschlechts, den Phönix Weislingen, zu Gesicht kriegen. Ich ward meines Wunsches gewährt. Weislingen. Und der Phönix präsentierte sich als ein ordinärer Haushahn. Adelheid. Nein, Weislingen, ich nahm Anteil an euch. Weislingen. Es schien so. Adelheid. Und wahr, denn wirklich, ihr übertraft euren Ruf. die menge schätzt nur den widerschein des verdienstes wie mir's denn nun geht daß ich über die leute nicht denken mag denen ich wohl will so lebten wir eine zeitlang nebeneinander es fehlte mir was und ich wußte nicht was ich an euch vermißte endlich gingen mir die augen auf ich sah statt des aktiven mannes der die geschäfte eines fürstentums belebte der sich und seinen ruhm dabei nicht vergaß der auf 100 großen unternehmungen wie auf übereinander gewälzten bergen zu den wolken hinaufgestiegen war den sah ich auf einmal jammernd wie einen kranken poeten melancholisch wie ein gesundes mädchen und müßiger als einen alten junggesellen anfangs schrieb ich's eurem unfall zu der euch noch neu auf dem herzen lag und entschuldigte euch so gut ich konnte jetzt da es von tag zu tage schlimmer mit euch zu werden scheint müßt ihr mir verzeihen wenn ich euch meine gunst entreiße ihr besitzt sie ohne recht ich schenkte sie einem andern auf lebenslang der sie euch nicht übertragen konnte weislingen so laßt mich los adelheid nicht bis alle hoffnung verloren ist die einsamkeit ist in diesen umständen gefährlich armer mensch ihr seid so mißmutig wie einer dem sein erstes mädchen untreu wird und eben darum geb ich euch nicht auf gebt mir die hand verzeiht mir was ich aus liebe gesagt habe weislingen könntest du mich lieben könntest du meiner heißen leidenschaft einen tropfen linderung gewähren adelheid deine vorwürfe sind höchst ungerecht könntest du den hundertsten teil ahnen von dem was die zeit her in mir arbeitet du würdest mich nicht mit gefälligkeit gleichgültigkeit und verachtung so unbarmherzig hin und her zerrissen haben du lächelst nach dem übereilten schritt wieder mit mir selbst einig zu werden kostete mehr als einen tag wieder den menschen zu arbeiten dessen andenken so lebhaft neu in liebe bei mir ist adelheid wunderlicher mann der du den lieben kannst den du beneidest das ist als wenn ich meinem feinde proviant zuführte weislingen ich fühl's wohl es gilt hier kein säumen er ist berichtet daß ich wieder weislingen bin und er wird sich seines vorteils über uns ersehen auch adelheid sind wir nicht so träg als du meinst unsere reiter sind verstärkt und wachsam unsere unterhandlungen gehen fort und der reichstag zu augsburg soll hoffentlich unsere projekte zur reife bringen adelheid ihr geht hin weislingen wenn ich eine hoffnung mitnehmen könnte küßt ihre hand adelheid o ihr ungläubigen immer zeichen und wunder geh weislingen und vollende das werk der vorteil des bischofs der deinige der meinige sie sind so verwebt das wäre es auch nur der politik wegen weislingen du kannst scherzen adelheid ich scherze nicht. Meine güter hat der stolze herzog inne, die deinigen wird götz nicht lange ungeneckt lassen, und wenn wir nicht zusammenhalten wie unsre feinde und den kaiser auf unsre seite lenken, sind wir verloren. Weislingen. Mir ist's nicht bange, der größte teil der fürsten ist unserer Gesinnung. Der Kaiser verlangt Hilfe gegen die Türken, und dafür ist's billig, dass er uns wieder beisteht. Welche Wollust wird mir's sein, deine Güter von übermütigen Feinden zu befreien, die unruhigen Köpfe in Schwaben aufs Kissen zu bringen, die Ruhe des Bistums, unser aller, herzustellen. Und dann? Adelheid. Ein Tag bringt den andern, und beim Schicksal steht das Zukünftige. Weislingen. Aber wir müssen wollen. Adelheid. Wir wollen ja. Weislingen. Gewiss? Adelheid. Nun ja, geht. Weislingen. Zauberin. Zehnte Szene. Herberge. Bauernhochzeit. Musik und Tanz draußen. Der Brautvater Götz Selbitz am Tische. Bräutigam tritt zu ihnen. Götz. Das Gescheiteste war, dass ihr euren Zwist so glücklich und fröhlich durch eine Heirat endigt. Brautvater. Besser, als ich mir's hätte träumen lassen. In Ruh und Fried mit meinem Nachbar und eine Tochter wohlversorgt dazu. Bräutigam. Und ich im Besitz des strittigen Stücks und drüber den hübschsten Backfisch im ganzen Dorf. Wollte Gott, ihr hättet euch eher drein geben. Selbitz. Wie lange habt ihr prozessiert? Brautvater. An die 8 Jahre. Ich wollte lieber noch einmal so lang das Frieren haben, als von vorn anfangen. Das ist ein Gezerre, ihr glaubt's nicht, bis man den Perücken ein Urteil vom Herzen reißt. Und was hat man danach? Der Teufel hol den Assessor Sapupi. Es ist ein verfluchter schwarzer Italiener. Bräutigam. Ja, das ist ein toller Kerl. Zweimal war ich dort. Brautvater. Und ich dreimal. Und seht, ihr Herren, kriegen wir ein Urteil endlich, wo ich so viel Recht hab als er und er so viel als ich. Und wir eben stunden wie die Maulaffen, bis mir unser Herrgott eingab, ihm meine Tochter zu geben und das Zeug dazu. Götz trinkt. Gut vernehmen künftig. Brautvater. Geb's Gott. Geh aber, wie's will. Prozessieren tu ich mein Tag nit mehr. Was das ein Geldspiel kost. Jeden Reverenz, den euch ein Prokurator macht, müsst ihr bezahlen. Selbitz. Sind ja jährlich kaiserliche Visitationen da. Brautvater. Hab nichts davon gehört, ist mir mancher schöne Taler nebenaus gangen. Das unerhörte Blechen. Götz. Wie meint ihr? Brautvater. Ach, da macht alles hohle Pfötchen. Der Assessor allein, Gott verzeih's ihm, hat mir 18 Goldgülden abgenommen. Bräutigam. Wer? Brautvater. Wer anders als der Sapupi? Götz. Das ist schändlich. Brautvater. Wohl, ich muss ihm 20 erlegen, und da ich sie ihm hingezahlt hatte in seinem gartenhaus das prächtig ist im großen saal wollt mir vor wehmut fast das herz brechen denn seht eines haus und hof steht gut aber wo soll bar geld herkommen ich stund da gott weiß wie mir's war ich hatte keinen roten heller reisegeld im sack endlich nahm ich mir's herz und stellt's ihm vor nun er sah daß mir's wasser an die seele ging da warf er mir zwei davon zurück und schickt mich fort bräutigam es ist nicht möglich der sapupi brautvater wie stellst du dich freilich kein andrer bräutigam den soll der teufel holen er hat mir auch 15 goldgülden abgenommen brautvater verflucht selbitz götz wir sind räuber brautvater drum fiel das urteil so scheel aus du hund götz das müßt ihr nicht ungerügt lassen brautvater was sollen wir tun götz macht euch auf nach speyer es ist eben visitationszeit zeigt's an sie müssen's untersuchen und euch zu dem eurigen helfen bräutigam denkt ihr wir treiben's durch götz wenn ich ihm über die Ohren dürfte, wollt ich's euch versprechen. Selbitz. Die Summe ist wohl einen Versuch wert. Götz. Bin ich wohl eher um des vierten Teils willen ausgeritten. Brautvater. Wie meinst du? Bräutigam. Wir wollen. Geh's, wie's geh. Georg. Kommt. Georg. Die Nürnberger sind im Anzug. Götz. Wo? Georg. Wenn wir ganz sachte reiten, packen wir sie zwischen Beerheim und Mühlbach im Wald. Selbitz. Trefflich. Götz. Kommt, Kinder. Gott grüß euch. Helf uns allen zum unsrigen. Bauer. Großen Dank, ihr wollt nicht zum Nachtims bleiben. Götz, können nicht, adies. Ende von zweiter Akt.